Repräsente mich selber, repräsente meine Jungs, repräsente meine Hood, repräsente diese Kunden, repräsente einfach alles, was ihr unter Hip-Hop kennt. Denn deinen Augen bin ich Rap, nein, ein Überman. Bring dir Patches auf die Ohren, so wie Mucke aus der Box. Bring dein Gaumen jetzt zum Zittern, bist du von der Scheiße kommst. Mein Rap ist alles, alles, was du gerne wärst. Und ich bleibe hier und kämpfe, bis du zu den Sternen fährst. Hurricane kommt und reißt ihr alles weg, nimmt euch eure Stimme, eure Beats, euren Rap. Ihr denkt, dass ihr alles könnt und dass ihr alles seid. Doch wo wir herkommen, tun uns solche Jungen mehr leid. Denn wenn das Leitschussmaschine über euch rennt und tut, denn die aus Worten schießt, dann heißt Kopf einziehen, bevor bei unserer Siegfeier Munition aus Korken fliegt. Sektflaschen auf, denn wir scheißen auf jeden. Paradiesischer Sound für den Garten Eden. Riesig Gang ist allerlaster Anfang. Hier läufst du auf Grund wie auf ne Sandbank. Wir lassen nicht jeden Spacken ans Mic ran. Wir bleiben standhaft, so wie ein Wandschrank. Hör genau hin, was Le Bock mit Gesang kann. Ihr scheidet jetzt aus, übertriebener Harndrang. Low Budget Zaun, ihr müsst mit der Angst bangen. Worte sind Schrot, lyrische Pumpkin. Hier kommt die antierende Weltmeister im lyrischen Wettkampf. Wir sind zeitlos und bleiben weiterhin die ungeschlagene Rap-Titan. Der Rest bleibt hilflos, am Boden der Tatsachen kleben. Und wir schauen zu, wie die Versager so nach und nach verwesen. Wir kommen aufs Schlachtfeld, schwer bewaffnet mit dem Mic im Anschlag, unschlagbar mit hammerharten Rhymes gepanzert. Jeder, der sich uns in den Weg stellt, wird zerschmettert. Hoffe, dass dir der Schwanz als Henkers Mahlzeit geschmeckt hat. Das ist Lady Shelly, gebt euch Bitches in Lauf. Passieren euch alle vorbei, wenn ihr Opfer nicht aufpasst. Also lauf Spaß, nicht zu battlen ist nicht drin. Sucht eine bessere als mich, doch ihr werdet sie nicht finden. Und ihr werdet so nicht klingen und ihr werdet so nicht rappen. Nicht in diesem Leben, nicht in 100 Jahre wetten. Ich muss Hip-Hop retten, bringe euch das Gegengift. Low Budget Ost, die Besten in deiner Gegend. Smog fragt, Feature Part mit 8 Bars bis am Start. Mann, was ist das für eine Frage? Na klar mach ich einen Part, Mann. Denn wir sind Partner, Nightshots, Low Budget Ost. Wie üblich bieten wir euch lyrische Feinkost. Denn dank mir wisst ihr, wie die Gosse klingt. Props gehen raus an alle, die mit mir auf dieser Posse sind. Ich war ein Gossenkind, doch steige auf zum Firmament. Und es ist mir scheißegal, wer dich und deine Firma kennt. Es ist 2015 und ich bin wieder da. Es sind 4 Jahre vergangen seit dem letzten Paar. Ich bin der Jüngste bei den Nightshocks. Nightshocks. Diese Crew bleibt unvergessen, wir sind zeitlos. Wir bleiben aktiv an den Zeilen dran und verpacken sie dann in gute Reime, Mann. Ich mache Mucke, Mucke, Mucke, aber nicht für die Bosse. Bosse. Und heute hörst du mich auf dieser Posse. Posse. Kratzer, Bastard, hier kommt der Preuße mit dem Panzer. Mit dem Mike an der Flak, gib mir ein Boom, Boom, Chuck. Reinketten, einrappen, Steine an dein Bein ketten. Ihr müsst euch den Fernsehturm als weltgrößtes Mike denken. Bin ein rigoroser, antidepressiver Poser. Ein Musikgenie, ein philosophischer Mozart. Ein eloquenter, antiprominenter Showstar. Atiers Back, Eastside Rap, überrollt jetzt Europa. Europa, Europa, Europa, Europa.